Nächste Station, Konstablerwache. Nächste Station, Konstablerwache. Nächste Station, Konstablerwache. Nächste Station, Konstablerwache. Nächste Station, Konstablerwache. Nächste Station, Konstablerwache. Nächste Station, Konstablerwache. Nächste Station, Konstablerwache. Nächste Station, Konstablerwache. Nächste Station, Konstablerwache. Nächste Station, Konstablerwache. Nächste Station, Konstablerwache. Nächste Station, Konstablerwache. Nächste Station, Konstablerwache. Nächste Station, Konstablerwache. Nächste Station, Konstablerwache. Gibst du korrekt, Lan? Gib ich dir immer korrekt, weißt du, ich bin korrekter Mann. Ich hab korrekte Doblan. Wie viel brauchst du? Ah ja, so ein Fuffi. Weißt du, nimmst du Uni, weißt du, besser korrekt. Gib ich dir viel, weißt du, korrekt. Mein Arsch ist korrekt, weißt du, ich schwör, Lan. Ah nee, du, ich hab nur ein Fuffi einstecken. Okay, weißt du, gibst du, ich geb dir korrekte Fuffi, Lan. Gibst du. Korrekt? Dieses Material korrekt, siehst du? Okay, danke. Korrekt, weißt du, ich bin korrekter Mann. Mesh.